Meine Damen und Herren, das wird so bleiben. Aus Außenminister Fischer will nicht ausschließen, dass Deutschland im UN-Sicherheitsrat für einen Krieg stimmen könnte. Wir sind jetzt im Sicherheitsrat. Das ist eine neue Lage. Dazu müssen wir uns verhalten, aber selbstverständlich auf der Grundlage unserer tiefen Ablehnung des Kriegs gegen alle Militäraktionen. CDU-Chefin Merkel kritisiert die Iran-Politik der Regierung. Wir müssen uns für eine diplomatische Lösung einsetzen. Unser Ziel ist weiterhin eine kernwaffenfreie koreanische Halbinsel. In der schriftlichen Begründung für den Austritt heißt es, Nordkorea wolle sich im Moment auf friedliche Zwecke beschränken, wie die Erzeugung von Atomwaffen. Das kommunistische Land droht aber mit der Entwicklung von Atomwaffen in der Zone. Korea hatte Ende letzten Jahres die Wiederaufnahme seit 1994 eingereicht und hat bekannt gegeben, die Inspekteure der UN-Atombehörde des Landes haben. Es ist geschafft. Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst ist am Freitag endgültig beigelegt. 31 Stunden dauert die letzte Verhandlungsrunde von Gewerkschaften und Arbeitgebern. Der Durchbruch gelingt in letzter Minute. Ein Streik ist abgewendet. Ich glaube, das ist aus der Sicht der Arbeitgeber ein vertretbarer Kompromiss ist, der sicherlich, was die finanziellen Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hände angeht, an